Substanz, die über Unfreiwillig übertragen können, gab es nicht. Es gab keine Bankstruktur des Kapitalmarktes, wie ich sie zu schildern habe, ist völlig anders als das, was wir bisher gehört haben. Kurzum, eigentlich hätte das, was uns zweifelhaft in den Wellen fällt, steht nicht stattfinden dürfen, und es hat eben dort stattgefunden. Nun bin ich von einer ganz extremen Fragestellung in diesem Zusammenhang mit unseren Überlegungen ausgegangen. Ich habe die Vermögensverhältnisse in oberdeutschen Reichsstädten untersucht, vor allem eben zwischen Bürgerstaaten, also Südkabetta, Esslingen, Konstanz, Mörden, anderen. Und um diese Zahlen vergleichbar zu halten und kompatibel zu machen und transparent, habe ich Währungsverhältnisse recherchieren müssen. Das heißt, ich bin also auf die Frage der Relation des Währungsumfeldes gestoßen. Ich habe die Verhältnisse des Haushalts dann herausstellen müssen. Und da dieser Haushalt im Lande gut wird, eben kein Budget haben wird, wenn die Landschaft revidiert wird, muss die Städte auf dem Kapital und auf dem Staatenterritorialstaaten auf dem Kapitalmarkt zurückgreifen. Und etwa, da bin ich im Kapitalmarkt gelandet, obwohl ich selber keine einzige Aktie besitze. Aber man kann ja sagen, wer nicht viel Geld hat, soll wenigstens viel darüber sprechen. Es kam hinzu, dass eine Vergleichbarkeit versucht, oder Haushalte der einzelnen Städte und damit auch der sozialen Entwicklung, die weitgehend identisch ist, unmittelbar verbunden ist mit der überregionalen Währung, der Goldwährung des Rheinischen Bundes. Nach dem Beispiel des Florentinerbundes, immer noch in Welt, der Welt bezeichnet, bevor es also 1350er Jahren zunehmend der Rheinische Währung ist. Und auf diesem Aufbau unmittelbar konkret das die Entwicklung des Kapitalmarktes im deutschen Südwesten, das heißt also der überregionalen Kapitalverbindung. Hinzu sagen muss, dass es also keine irgendwie geartete Struktur, keine Theorie anbieten kann. Ich bin wie gesagt Betriebswirtschaftler. Es ist eigentlich nur eine Reaktion auf die Reflexion dessen, was deutsche Kaufleute sicherlich, sei es in der Champagne, sei es also in Oberitalien, Börsen belegt, gesehen und gelernt haben und wie sie es umgesetzt haben in den geheimischen Verhältnissen. Es ist also sehr bescheidener von den Quellen und von der Aufgabenstellung hier. Ich muss allerdings dazu sagen, dass eben dieses Gebiet, das es sich hauptsächlich dreht, das heißt also zwischen Frankfurt und Mainz einerseits, Basel, Freiburg in der Schweiz, St. Gallen auf der anderen Seite, in München, ist nördlich von Würzburg durch die schweren Kriege des 18. Jahrhunderts furchtbar verwüsteten Wälder hin. Also es ist im Grunde genommen im Moment Mosaikarbeit, die Wellenlage denkbar schlecht. Wir haben bei der Wissenschaft von St. Gallen keine einzige Geschäftsunterlagen in irgendeiner großen Firma. Was wir von der Ratsgesellschaft haben, ist Ende des 15. Jahrhunderts. Ende des 15. Jahrhunderts, also spät war es. Sodass man jetzt einfach gezwungen ist, Stück um Stück zusammenzusetzen, wie es eben in der Wirklichkeit gewesen sein mag. Ich bin deshalb auch nicht zu konzentriert, dass ich manchen Dingen stark vereinfachen muss. Es ist klar, dass Zahlen, die aus dem fiskalen Bereich stammen, ihre Problematik haben. Ob es die Zahlen der Vermögensentwicklung nicht unziemlich gleich auf dem Weg der Steuern überzeugt, veranlagen und sind auch gleich Vermögen geworden sind und anderen Problemen, die damit verbunden sind, ob es die Erfahrung des Kondizien, das alles ist mir im Moment nicht klar. Wir können gerne nachher darüber sprechen, wie man möglich ist. Ich habe mir einfach diese Vereinfachung zu gestatten. Es ist ein bisschen sanftig, aber anders kann man nicht arbeiten. So viel hierzu. Ich habe Ihnen in dem Thesenpapier einige Dinge zunächst als Voraussetzungen genannt. Wie gesagt, wie man zunächst einmal setzen muss. Heute zum einer politischen Art, das Reich selbst, heißt besondere Teil der Führung, und als diesen Versuch, Einfluss zu nehmen auf die Währungsverhältnisse, aber seit der goldenen Bühne von 1356 ist im Grunde genommen die eigentliche Monetärgewalt de facto auf die Territorien übergegangen, dann wesentlich auf die thüringische Kurfürsten, das heißt, wenn man die Geld schon von Köln, nicht die Stadt, jetzt schon von Mainz, jetzt schon von Dürr und von Pfalz-Graden von Rhein. In dieser goldenen Bulle, man hat sie auch schon als Reichsgrundgesetz bezeichnet, wird einmal die Streitung der Kurfürsten festgelegt, also das ist eine politische Sache, die hier nicht interessiert. Wenn die Kirche die Gewalt der Gründungswahl zurückgedrängt, auch das braucht uns nicht interessieren, wird aber insbesondere das Münzregal, das Vorhandenübertreten des Goldendes eben wird den Kurfürsten zugestanden. Dass dann dein Zustand, der de facto längst Bestand organisiert wird, braucht uns auch hier nicht zu interessieren. Erwähnen möchte ich nur, weil wir tiefer von den Städten sprechen müssen, dass man sich der Verbote etwa gegenüber städtischer Expansionspolitik in dieser Zeit auf dem Papier standen, wie so viel anderes auch. Erwähnen muss ich auch für unsere italienischen Freunde, dass eben dieses Gewohnheitsrecht, im deutschen Rechtsbereich eine ungeheure Rolle spielt, schwer fassbar ist, weil es ex definitionen nicht schriftlich festgelegt wird, aber sogar bis zum Ende des Alten Reiches, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, de facto noch erhebliche Teile des allgemeinen sozialen Lebens formieren. Vorausschicken möchte ich auch aus leidvoller Erfahrung, dass all das, was ich sage, quellenmäßig belegbar ist. Nichts von der Theorie, auch nichts von der berühmten Historie, von der man dabei nicht viel halte. Nehmen übrigens auch von den Chroniken. Was wir in Chroniken haben, das in der entsprechenden Zeit ist zu einem großen Teil Exilliteratur, moderne ausgesprochen, insbesondere aus der Zeit dann der Reformation. Was wir haben, ist auch Exilliteratur zu einem Teil aus den religiösen Auseinandersetzungen. Und fatalerweise hat das große Konzil von Konstanz, das einen enormen Anbruch im wirtschaftlichen Leben gegeben hat, sowohl wegen des Durchdringens der Konziliarität bei den, wir haben ausgesprochen, konservativen Kreisen einen schlechten Ruf behalten, in der Historiografie reformatorische Kreise eben wegen des ganzen Komplexes des Musikismus desgleichen, wie sie übrigens auf der großen Bericht von Leonardo Bruni die ausführliche Schilderung über das soziale Leben, ich darf mit einem Wort sagen, die sind allesamt völlig falsch. Das kaufmännische Leben war viel weiter entwickelt, als man es hier wahrhaben wollte. Die auch um ihn zu konzentrieren, dass das, was ich hier über, also was den Grund der Dinge aufgezeichnet habe, gesellschaftliche Veränderungen einmal im Raum begegnet, gesellschaftliche Gruppen, gesellschaftliche Schichten, da geben Anlass zu ganzen Taten, und ich glaube, wir können uns hier auf die grundlegenden Strukturen beschränken. Darüber hinaus natürlich auch die Koordinaten, ob man aus der lebensgrößlichen und soziale Schichten und soziale Stellung abhalten kann, ableiten kann, möchte ich einfach einmal im Raum stehen lassen. Wenn wir uns selbst mit hier im Modernen sehen, wir brauchen das auch nicht im Ausdruck und das ist Voraussetzung und Ausrichtung. Auch hierüber können wir gerne sprechen. Im Moment möchte ich das einmal für sich bewenden lassen. Nun eine Frage, doch wenn, woher haben wir unsere Kenntnisse? Ich sagte schon, zu einem wesentlichen Teil aus dem Haushaltsrechnung in der Rundfunkbereichsstelle. Das impliziert natürlich wiederum Probleme. Ich darf im Moment mit dem Einsatz bewenden lassen, im deutschen Südwesten war der Haushalt praktisch in den Händen der Kaufleute. Oder in den Haushaltsführung. Warum? Übrigens in einer großartigen Rationalisierung zwischen 1380 bis 1430 Form des modernen Haushaltes hier herausgearbeitet haben, die wir heute bis zur Stunde im öffentlichen Haushalt der Bundesrepublik praktizieren. Das Säulenhaken ist nicht germanistisch, also nicht im 18. Jahrhundert. Das Säulen ist der Ausdruck der Grundforderung an den Rechnungsführer. Und, soweit ich sehe, ab 1970 in meinen Quellen vor. Jeweils meist im ländlichen Staat und Ministerium und einem eigenen Fernbus dafür, der Rechnungsführer, man ganz allgemein gesprochen, hat hier dem Gemeinwesen gegenüber, sei es Staat, sei es Reichsstadt oder wer immer, die absolute Richtigkeit, die rechnerische Richtigkeit zu garantieren. Das heißt, die Richtigkeit auch in der deutschen Literatur als der Schwerpunktigkeit der Form, insbesondere in der römischen Zahl, die Schwerpunktigkeit der Rechnungen abgeleitet wird, lassen Sie mich im Moment damit bewenden, die Methode symbolisch hervorragend ausgearbeitet. Man kann übrigens die arabische Zahl, die früheste, die ich gefunden habe, ist 1374, aber da die Juristen vor Gericht mit der römischen Zahl haben gelten lassen, sind eben an diese Rechnungssymbolen auch in römischer Zahl gehalten. Im System, jetzt nehmen wir also ja, ist in unserer Zeit das Kuchen zu 20 Schienen zu 12 Pfennigen. Lassen Sie uns auch dazu sagen, dass manche der Auswertung dieser Wortgehalt gescheitert ist, das heißt, da war dann viel oder nicht, etwa der Begriff des Armen und der Armut, der Armensteuer, der in den alten sozialen Terminus, Power, wird in diese Zeit des 15. Jahrhunderts nicht hinein. Nun zum engeren Thema. Wie gesagt, der Druck und der öffentliche Haushalt kennt eine sehr genaue Gruppe von Unsichtenförderung, auf dem wir da keinen entschieden. Bei jedem Weg, wenn der Kaiser wieder Förderung in die Reichsstätte stellt, bei jeder Hungersnot ist man gezwungen, auf den außerordentlichen Haushalt zurückzugreifen. Also auch die Verschuldung oder der Elba, Karl IV. Für das Haus Luxemburg, die Niederlausitz und Brandenburg in den 1370er Jahren erwirkt und gab es im Umfeld die die Städte sind diese gezwungen, sich zu refinanzieren am Kapitalmarkt. Hätten die Wiesbadener damals die Mark Brandenburg behalten, wäre Berlin bayerische Kultur gewesen. Die Geschichte wäre eben anders verlaufen. Aber jetzt ist das mal wieder einmal passiert. Eine zweite Sorte von Wörtern, da habe ich Ihnen einfach eine Gruppe von Kiesgruben gelegt. Auch hier, das soll ich ja heute Morgen, von den Notariatsregistern von Bösen gesprochen, sind die Notariate etwa in Freiburg in der Schweiz und eine ganz rare Sache im deutschsprachigen Raum eben dieses von meinem verehrten Lehrer Hector Ahnen teilgegierte sogenannte Konstantinopel-Gerichtsbuch. Das ist im Moment gleich, ich muss das nicht so gut sehen, spezifischer Art. Es hat also viele tausend Einwohner und stammt aus der Zeit von 1920 bis 1925 etwa. Warum gerade dieser Mann, weiß kein Mensch, warum nicht vorhat, aber wieder sind ja oben in den Grünen. Da wir ein paar Dinge, die charakteristisch sind, hier angestrichen, die erste gleich bis oben 148, Zahlen nach letztes Recht. Heute Morgen schon einmal gesprochen habe, was das heißt, ist sehr schwer zu sagen. Wir werden nachher noch einige Vermutungen anstellen. Auch in der zweiten Eintragung, nur das wird gestrichen, eine generelle charakteristisch dieses Amtsgericht, der Amtmann, wenn man damit sagen, ist die Ruhe immer noch diese. Der alte bischöfliche Stadtherr hat das Recht, es ist natürlich längst im Leben der Bürgerschaft. Und wenn es das für mich unzweifelhaft hat, in dieser Welt, in den konstitutionellen überhaupt sehen wir nichts von Zins. Dann ist es der Bürgerschaft, die immer noch eingeklagt war, verbleiben zu berichten, weil das auf diese Art sehr elegant ist. Der kanonische Zins der Boden gegangen. Möchte hinzufügen, dass andere Fälle, etwa für den bayerischen Bereich, also aus dem Oberrhein, hier, eine der früheren Kapitalstädte, die im Westen so wichtig zeigt, dass sie selbstverständlich diesen gegeben und genommen werden, die Lehren auch von Konstanz genommen. Aber vor dem geistigen Gericht scheut man sich immer noch ein bisschen davor. Auf der rechten Seite oben eine Abdomanen Mondrad aufgehängt, eine Diaphragen aufgehängt, die Mondrad sind ein Kaverschengeschlecht. Kommen aus der Ohr, aus dem südwesten Kranenkreis, eine Diaphragen, die aus Gründen nur niemanden hat erklären können, Geld haben ausleihen würden, ohne den kanonischen Zinsverbot zum Opfer zu fallen. Würde sehr schnell zu erreichen, würden dann in der Ravensburger Handelsgesellschaft einige der führenden Kredite einfach auch über das Fachbild hingestellt. Wir können vielleicht einmal über diese Dinge noch schnacken sprechen. Die nächste Einladung und das übliche Zahlen auf die nächste Frankfurter Messe, auch das ist sehr häufig. Die Nummer 159, sie haben mit ihm einen Wechsel getan, mit Zahlen zu belegen. Also, kennen Sie meine Nummer? Ich wiederhole noch einmal meine Zweifel. Obwohl ich zwei süddeutsche Kaufleute nach dem Leben wissen, um sich gegenseitig eine Schuld zu bezahlen. Obwohl das nicht ein Kontrakt ist, auf der Basis des Rechtes, das in der Jugend gültig ist. In Berlin hat man ja gelernt, im Kontaktor. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht schlecht vorstellen, warum sollte man nach dem Leben um einen oder anderen das Geld zu geben und dann wieder ein. Ich sage auch wirklich, das ist mein Problem. Ich weiß es nicht genau. richtig, also James ist eine Gruppe, erhöht es nur zu seiner Gesellschaft. Wir haben mindestens 6 oder 7 Handelsgesellschaften, die er hier machen, nicht kennen. Und da gilt, glaube ich, mit diesem Vermögen sonst nahezu nichts. Erhöht immer seine typischen Spekulanten dieser Zeit, der das Vielfache seines steuerlichen Vermögens eingesetzt hat, in einem einzigen Geschäftsabschluss in Hafen und Jugendbürgerhallen, in Leinwand und so weiter, über die Kronen so geht, als Beispiel zu dieser Zeit. Dabei wissen wir natürlich, dass wir gerade aus dem Genueser Notar, und dass das schon wieder 250 Jahre voraussetzt, ab 1200 etwa kommen ja der Baldus de Costanza, der im Genueser Notar vorhanden, mit der Leinwand dieser Zeit, Kaufmann aus Lübeck, aus Ravensburg, aus Schaffhausen und anderen. So viel einfach einmal zu den Quellen selbst. Ja, und nun auch mit der Bitte und mit der Möglichkeit einer offenen Diskussion eine offene These. Die erste These: Wir haben eine sehr schwierige Phase, eine Übergangsphase in der Zeit, und wir haben eben gesagt, das Reich, Märchen Karl IV., die vorhandene Reichsstätte mit schweren Abgaben belastet und diesen Kauf von Brandenburg in Lausitz für das Haus Luxemburg zu realisieren. Ich möchte übrigens gleich dazu sagen, diese Summen, die hier bekannt sind, mein Kollege Stronger hat mir hier sehr gute Stimmen geleistet, sind tatsächlich gezahlt worden. Ich sage Ihnen und berichte, es ist kein Maschinengeld, es ist kein Geld. Es sind abgerechnete Beträge, da ist also keine Zeit. Und ich will das sagen, das vorzustellen. Ich sage Ihnen schon, diese Lehre, oder besser gesagt, die politische Karte des Reiches ist für ein König, es muss ein kleines Imperator, ein paar mittlere, eigentlich keine große, denn vom eigentlichen habsburgischen Bereich müssen wir ja einmal absehen, das rechtliche Vorteil ist weiter, also im Wesentlichen. Wir werden jetzt diesen Entstehungen des Kapitalmarktes kommen, ist diese besser gesagt die Voraussetzung dazu, sind die großen Währungsverträge, die eigentümlicherweise in der deutschen Geschichtsschreibung, auch in der Landesgeschichtsschreibung, fast völlig untergefallen sind. Ich habe einfach einmal, weil das dann übernommen wird, wie schwer das da scheint, die wichtigsten Verträge kartiert und dann laufen wir sie Ihnen einfach mal von der zeitlichen Abfolge Jahrzehnt zu Jahrzehnt wieder auflisten. Wir haben hier einige aus dem zwei Gruppen von großen Verträgen. Das eine ist also dieses über den Rhein gegen Münster, der Kurs, ich kann mir vorstellen, ja, doch, okay. Auf der einen Seite im heutigen eidgenössischen Raum, im oberrheinischen Raum, mit den Verträgen des Rattenhütsbundes, ich möchte hinzufügen, diese alle sind praktisch auf den rheinischen Boden, das überall haben. Das heißt, für den kaufmännischen Alltag, die Politik hatte, die unsere Geschichtsschreibung, entschuldigen Sie, insbesondere die deutsche Geschichtsschreibung, lange Zeit verallgemeinert hat, ist für den Alltag wirklich uninteressant. Bauchleute haben nur einen Weg gefunden, diesen Revelation for life. Dieser Verbreiter der 1300 ist schon schon ganz aus den 1380er Jahren. Aber ersten Ansätze aus den 1350er über die hinaus können Sie nutzen. Der 1380er Jahre, die einzelnen Verbörer jetzt in Bauzeiten stehen in Gernerregel und antworten sich darauf an, wie gesagt, meldenmäßig festgelegt. Wir haben dann in den 1390er, die Stadt ist durch die Landeswährung der vielen einzelnen Territorien zur Zeit, weil sie auf Siegerehrung aufgebaut waren, haben wir sie geschlagen gegen die katholische Währung durchgemacht, immer noch. Von etwa 20 zu 50 Schieden der rheinischen Türen. Man hat sich irgendwann wirklich das fasziniert, dass die Öffentlichkeit die staatliche Instanz des Reiches hinaufgefordert versuchen, wenn es etwas hier noch einzugreifen war, also die Schöpfung, die Raten belegt, aber der Mensch hat sich so geschüttelt. Die Regierung konnte nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ich sage das mit großem Nachdruck, weil wir die deutsche Geschichtsschreibung lange Zeit in der Historie die Grundbedingungen schlecht gemacht hat. Oder in der anderen Linie, sie hatten eine schlechte Presse. Wirklichkeit war erheblich anders. Bis in 1395, 96 hat die inflatorische Wirkung angehalten. Und 1396 kommen eine ganze Reihe von Verträgen, die diese Situation stabilisieren. Ich möchte jetzt im Einzelnen nicht mehr weiter verfolgen, weil die Geschichte des Kapitalmarktes nicht so wichtig ist. In dem Fall haben Sie ja das Gesamtbild vor Augen. Der Südwesten des Alten Reiches ist also zwischen 1380 und 1420 mit einem ganzen Netz von höchstwirksamen Währungsverträgen überzogen. Und auch diesen Verträgen, von denen ich nur en passant bemerken möchte, dass man ihre Wirksamkeit verfolgen kann, bauten der Kapitalmarkt überregionale Kreditverflechtung auf. Es ist notwendig, sich das vor Augen zu führen, weil man von der politischen Karte ausgehend nicht von den vielen einzelnen Währungsberechtigten eigentlich an die katholische Einigung oder einen persönlichen Chaos bekommt, in Wirklichkeit war die ökonomische Welt und die ökonomische Alltäglichkeit, die Jordan war vollkommen. Aber unsere Geschichtsschreibung hat allzu lange Zeit aufgeteilt die Geschichte der Städte München immer nur gebracht und atempolitisch und natürlich ekominitärisch. Und war das Patriziat der meisten Städte in seinem erheblichen Teil keineswegs militärisch, sondern nicht interessiert. Das will ich heute bemühen. So, also zu dieser These 1. Auf die Nummer eigentlich seit 30 Jahren immer wieder resigniert, dass ich mich nicht auch dann suche ich eigentlich, aber nur ein anderer Zeit. Wir wissen jetzt nicht so gut. Ja, ja, das ist eigentlich nicht. Und ich sage das ja ganz offen, ich möchte Ihnen gerne vorstellen, wie ich stehe. Ich suche mit Ihnen seit 30 Jahren. Es ist aber kein Mensch. Wir haben also Herrn Horn, es sucht in kleinischen Wolken, in einer Mitte, die es erst seit 1956 wiederum 1390 vorgewöhnt ist, bis Freiburg in der Schweiz und dann das in Dachwerk mit Weltenhofen. Wir haben diese Summe, ich weiß nicht, woher, aber wir müssen es nachwirken, wir glauben, das brauche ich nicht so schlecht zu fühlen. Ja. Die Verbände haben sich im Wesentlichen hier kurz charakterisiert. Und hat übrigens gemeint, durch Umschwörungen von Dorn immer durch. Also ich bitte Sie, warum hätte man umschwören sollen, wollen, was man schon hat? Nicht, aber diese haben wir in Dorn wieder am Bürgerstelle geschlagen, die würden Sie anschauen, und dann hat man die Bürgerreichen immer an den Bürgerstelle gehabt. Hier bringt er zum Beispiel vor Rheinland, der wird am Südwesten hier, in einem verpannten Siegeszug innerhalb dreier Jahrzehnte der rheinischen Böden durch. So liegt er zur These 2. Vielleicht doch kurz, ja, was war denn bisher? Bisher hat man ja nicht geschlagen. Man kann natürlich finden, wenn bis etwa 1370, 80 in Wolken de facto hier wurde, aber sie übergehen auch nicht. Über Sprache der Welt so viele hundert oder tausend Bögen, wie sie uns im wahren Fängen geliehen haben. Ein Welle aus dem großen Kloster St. Blas zum Beispiel. Und man hat dann unter Umständen, wie wir sagen, die Bürgerwelt verlangt und dann natürlich den Zins kaschiert. Auch in der Nähe die ganze Methode des Zins der Wohnung, öffentlich, soll man jetzt sagen, da ist man nicht tun, das ist Sache der Juristen, zu beginnen. Oder man hat also natürlich überhaupt bloß in ausländischer Wohnwährung fakturiert. Wir wissen davon nicht so allzu viel, man hat auch nicht immer davon gesprochen. Man muss dazu sagen, ja, wir haben seit den 1990er Jahren das Papier im großen Umfang. Das heißt, der Schreibstoff wird um etwa 2 Millimeter. Von da an kommt eine breite Kühle von Gold. Als vorsichtige Region war es nicht zu sagen, ob man im Augenblick, wenn sie Menschen da wirklich haben kann, nur erwarten. Nur weil das Pergament wahnsinnig teuer war. Nicht auch die Frage der Gewälterung, besser die Frage, die man hat, zu arbeiten. Sie sehen hier übrigens noch eine interessante Abgrenzung, die hatte gegen diese Herrschaft des rheinischen Böden, bis an Augsburg hin. Augsburg ist nun in etwa zur Hälfte vom Einzelhändler nun deutlich vom ungarischen Böden beherrscht. Da ist eine gewisse Grenzscheide in, ja, ich darf schon sagen, hundert von Böden, weil ich sie nicht alle aufbereitet habe, kann man also doch hier aus Ungarn des rheinischen Bödens. Im Geltungsbereich auch der Verträge der öffentlichen Gewalt des Rheinischen Bundes abgrenzt. Wie gesagt, bis etwa 1450 weiter habe ich diese Quellen nicht noch verfolgt oder noch nicht vielleicht schon besorgt. Ja, nur basiert also auf diesen Verträgen, die sind dann damals in unser eigentliches Interesse gilt. Man muss dazu sagen, dass eben hier im erheblichen Umfang ein ganz neues Finanzierungsinstrument eben mit so einer Ebenrente mit hereinbringt, also mit einer Gitter der left, he did have to see himself. Ohne Institution die Funktion. Dieses Zweier, das ich Ihnen mal wieder schiebe in die Personalunion zu Mainz. In dieser Zeit können die Schichten schreiben und höre ich hier, das hören wir so eine Personalunion, das Erzbischofs und daher auch die Ausprägung der Bodenprinze, dieses Speyer hat offensichtlich den Kapitalmarkt beherrscht, diesen Bereich geht unter der Wörter mäßig hinein. Ich bin dann mit dem Unkindlich stehen, die Urheber sprechen, die Vielfalt, Schicht nach Speicher, Recht und Gewohnheit. Die Jahrhunderte Kraft des Gewohnheitsrechts, wie hier den Kapitalmarkt formiert haben, und heute stehen wir also nur da, überlegen uns das hier, was kann gewesen sein. Und wie gesagt, der Kapitalmarkt wird bedient von der aktiven Seite durch diese Rentengeschäfte, die übrigens relativ in Konstanz auch die kirchliche Bildung haben erringen können. Sie werden aber auch in erheblichem Umfang eben vom eigentlichen Wechselgeschäft informiert. Aber ich muss wieder dazu sagen, wir haben keinen Meister dieser Wechsel. Aber die Absicherung vieler Geschäfte erfolgt nach Wechselsinn in diesem anderen Gerichtshof findet man recht gut. Als Ökonom darf ich einfach mal als Vermutung ein Rückwärtsgang einlegen und hier die Sache aufrollen. Dieses System muss erstens allgemein anerkannt gewesen sein, innerhalb eines bestimmten Rahmens. Es muss modern ausgedrückte Rahmenbedingungen gehabt haben, die allgemein bekannt und allgemein anerkannt gewesen sind. Dieses System muss eine, wie immer, geartete Gerichtsbarkeit gehabt haben, welche Strömung. Ich kann über die einzelnen Konditionen relativ wenig sagen, über die Laufzeiten, über Kurzarbeit und all die Dinge. Aber wie gesagt, die Wechsel streng, wie wir heute sagen, das heißt, die Exekutierbarkeit muss sehr streng gewesen sein. Auch im Gelage für die großen deutschen Handelsfirmen hat der Kollege von Stromer gesagt, dass hier eine Wechsel in Mailand oder Berlin ohne weiteres bis zum Übersatzzahlen angenommen worden sind. Es hat sich darüber hinaus eine Geschichte gebildet, die sozusagen hinaus untereinander in Geschäftsbeziehung gestanden hat. Diese Wechsel aber auch, diese Schubdatierung, das ist eine Erkenntnisse, die man endlich einmal in den Lehrbüchern auch, also wir wissen ja auch, was davon wissen, rezipieren sollte, waren ja in jedem Maße urlaubsfähig. Die Bauerklausel ist eines der wesentlichen Merkmale in der Sprache der damaligen Zeit, so und so viele hundert oder tausend Gulden, zahlbar an ihn oder wer diesen Brief, wobei, alles andere nicht sein, wie wir ihn haben. Ich soll über die jüdischen Freunde, möchte ich nur erinnern, dass diese Form heute auf ihrem Banknot steht, die eigentlich selbst bei Banca d'Italia sind, wobei diese Banca d'Italia jahrelang Wechselreiberei betrieben hat und einen kleinen 10.000 Lira ausgezahlt hat. Aber das ist Gott sei Dank auch schon wieder geschützt. Die Wechsel müssen natürlich streng exekutierbar gewesen sein, sonst hätte man sie nicht akzeptiert. Bis hin zu dem, durch 1976, glaube ich, erstmals kommen vor, dass die Zahlungsverpflichtung mittlerer Data fungiert hat. Das heißt, dass die Urkunden, Kirche äußern, die Vorordnung stehen an diesem Papier. Nicht also ungenommen, völlig erfunden, ähnlich. Welche Bedeutung Sie gehabt haben, möchte ich an einer einzigen Zahl, die zugleich den ganzen, ich sage mal, was am Ende erhält, verdeutlichen. Im gesamten Steueraufkommen, in der Gesamtsumme der Steuerzahlung, die wirklichen direkte Steuerfragen übrigens, sind bis zu 20% bei manchen Stellen in solchen Wechseln bezahlt. Bitte überlegen Sie einmal, gehen Sie heute zum Finanzamt und sagen, der Steuerschuld mit einem Handelswechsel. Die schicken Sie zum Psychiater. Die sozialisiert war diese Zeit, so mit Blinden und so hatten von Negativen war diese Zeit, wobei ich hinter unseren italienischen Freunden um Nachsicht bitte, auf welche Weise wir das gelernt haben. Sei es durch den direkten Verkehr oder der Frau Böden oder den Gotthard in Oberitalien, sei es das mindestens genauso mal über die Messen der Champagne, sei es durch den Import des modernen Ausbildungsjugendlichen, ich erwähne also dieser Tabakchen, die diese ganzen Techniken immer finanzieren kann, können wir sich heute nicht mehr sagen, vielleicht können wir sagen, wir waren ja froh, dass wir von ihnen haben lernen dürfen. So möchte man eigentlich sich hier im Moment in strenger Befolgung davor gegeben, die Zeit von 45 Minuten in den Raum stellen und einfach bitten, dass wir vielleicht hier helfen oder fragen für die Dinge, die unklar sind. Manches Mal in England, in Schöneria, sage ich in aller Offenheit auch vielleicht dazu, ich weiß das oder jenes nicht nur seine Beschränkung des eigenen Horizontes und der eigenen Arbeitskraft, 15 Jahre Universitätsreform haben, die ich vielleicht nicht cercherò di dare un brevissimo riassunto e chiedo scusa perché io mi trovo nella difficoltà che c'è un termine tecnico, ma questo neanche né in italiano né in tedesco e forse farò una termine confusione, spero che forse chi non mi aiuterà se mi mancano le parole. Come base della sua ricerca era la curiosità di un economista di lui, come mai si sia sviluppato nel sudore della Germania in un periodo tra il 1350 e il 1460 1650 al 1650 si sia sviluppato questo mercato sembrava che tutte le condizioni, le precondizioni per questo periodo fossero mancate che il mondo non avrebbe avesse sviluppato oppure se è sviluppato e noi dobbiamo constatare questo fatto. Non avendo più nascere che non era determinato. Quindi parte di queste cose perché si raccontato la sua ricerca, la situazione patrimoniale delle città germaniche di intero, cioè di quelle città che erano direttamente sotto il sotto l'impero, perché il bilancio Ich habe mich Ele se encontra no momento em que ele não la scelta dominante, chi come agente di mercanti patriziato e amministratore di un'intera. Come potete considerare loro? Naturalmente si può preparare, o si può preparare anche l'università germanica e la autoprogramma del nostro campo, è un istituto molto, molto, molto, molto, molto, molto, Deutschland erschließen den Vortrag der Kürzerhand, weil er Familie, welches Gedanke oder dergleichen gewesen ist. Nun ist die Frage ja von mir gleich eröffnet worden. Es gab in der Zeit, in der die Nürnberger große Kaufleute eine Rolle gespielt haben, also bei der Hälfte, 15. Jahrhundert, eine Reihe von sogenannten Wechselstuben, die mehr oder weniger eine halboffizielle Funktion hatten, an dessen wahrscheinlich vorstellt, und war ähnlich wie die Taunas bekannt ist, in Barcelona, Valencia, Verona. Ich kenne diese Verhältnisse nun aus der 16. Jahrhunderts. Es gab in Straßburg 1560 eine städtische Wechselbank. Es hat in diesem Jahr ein Herr von Bar eine bestimmte Summe für die Töchter dieser großen Kaufleute in der Wechselbank in Straßburg einbezahlt. Die Summe sollte dann der Kunde der Fütter in Basel ausgezahlt werden und für einen Korrespondenten der Fütter. Und das zweite Beispiel ist wahrscheinlich wirklich interessanter. In derselben Zeit hat Kaiser Ferdinand sich bemüht, in Tiroler Raum die großen Kaufleute, die ja gleichzeitig die Bergwerksbesitzer waren, mehr oder weniger aus dem Spiel zu bringen, indem er Wechselstuben errichtete oder errichten ließ oder anordnete, nämlich, ich habe das in meinem Hitzreferat, in Dresden, Meran, Glöritz, Innsbruck, Schwarz, was ich dort dabei, Heil, also die wichtigsten theoretischen Plätze. Aber diese Leute wurden sich, die Städte wurden sich, sie sagten, sie hätten keine Erfahrung auf diesem Gebiet und diese Geschäfte sollten dort die großen Kaufleute durchführen. Die Regierung in Innsbruck hat darauf verkehrt. Es sei nicht die Absicht, und darauf mit meinen Stellen, es sei nicht die Absicht, mit diesen Wechselstuben den großen Kaufleuten Konkurrenz zu machen, sondern es wäre Aufgabe dieser Wechselstuben, dem kleinen Mann mit kleiner Miete zu helfen. Also es war eine der wichtigsten Aufgaben dieser Wechselstuben, in seiner lokalen und regionalen Verkehr die großen Geschäfte der sogenannten Bankiers, die es an den Kaufleuten, Bankern, Merchant Bankers zu ergänzen. Das wäre also meine Frage, wie Sie dazu ermahnen. Das war auch 1560. Genau, dasselbe Jahr 1560. Ja. Dann relativ einfach servieren. Wir haben genau, wenn ich zu untersuchen, vorgefunden habe, und das ist schon ein ziemlich umfangreiches Arbeitsfeld, keine Nachrichten, keine Quellen darüber. Das Fatale ist eben, dass die Frankfurter Welle im letzten Weltkrieg, weil da statt also war eben kein Defizit sein wollte, dann ist ausgelagert worden, die ganzen Schriften, die sind verbrannt. Für Frankfurter möchte ich einen Rahmen, das ist doch ähnliche Dinge. Ja, also Dienst, bei Dienst der eine oder andere Hinweis. Das wäre natürlich also für eine Schöne oder Nürnberg herangeziert. Ja, in Köln. Also es sind offenbar diese drei Plätze, die irgendwie zur Diskussion stehen. Richtig. Für die Länder brauchen wir auch schon. Das Fatale ist, dass die politische Bedeutung Speyers, dessen Funktion als Kapitalmarktplatz völlig neu war, also hat das Ganze anders gesucht. Die politische Bedeutung geht ja rapide im 16. Jahrhundert zurück und dann wird es einfach überflügelt von Frankfurt einerseits und von Augsburg andererseits. kann zu Straßburg, möglich der Kaiser, weil wir ihn noch so menschlich kennen, die Funktion der relativ frühen Kommunalsparkasse. Jetzt im Einzelnen nicht, damit man nicht so viel fragen, wir kennen die Quellenlöser, die sicherlich derartige Funktionen gehabt hat. Die zweite, wir sprachen eben schon kurz davon, Herr Kevin Benz und ich. Ich möchte einfügen, dass für mich völlig frappierend auf diesen anderen Tatsachen ist, dass solche Städte, die selbst potent waren, etwa an Messeordnungen, von Echten und Mächten über hunderte von Kilometern hinweg Darlehen von 3 oder 5 Gulden genommen haben. Ohne wirkliche Not. Es muss also so gewesen sein, dass manche Städte es genehmigt haben, dass man bei ihnen Geld anlegen darf. Erstens. Zweitens, diese Städte, auch das für modernes Denken, völlig unfassbar, waren zum großen Teil gleichzeitig im Aktivgeschäft und im Passivgeschäft. Sie haben Geld aufgenommen und zur gleichen Zeit wieder selber Geld ausgegeben. Sie oder die Drittens, was wir nicht wissen, welche Vermittler, welche Makler stehen eigentlich dahinter. Mächte oder Mächte oder eine arme Schneiderlein ein paar Minuten anlegt, dann kann der das nicht über hunderte von Kilometern weg. Es muss also Mindestpersonen gegeben haben, die kundig sind, die schreiben können. Es liegt nahe an einigen Notizen, weisen darauf hin, ganz wenige, dass es die Stadtschreiber waren. Ist der Stadtschreiber der damaligen Zeit in der heutigen Sprache der Chef der Staatskanzlei. Das ist kein Mann mit Erbschon oder mit Fehler hinterm Ohr, das ist einer der mächtigsten Leute, übrigens der Stadtschreiber, der Chef der Staatskanzlei, das kann man sich so, das heißt heute noch meines Wissens Stadtschreiber. Das ist vielleicht konservativer. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt hier eben einfach eine Schicht, ein Schicht, oder ich was ich nennen wollte, von Leuten, die die Dinge kennen und die die Dinge können. Denn man müsste also natürlich versiert sein in den Bedingungen des Kapitalmarktes, man müsste wissen, wo Geld angelegt werden könnte. Oder umgekehrt, wenn man so etwas sieht, ist nur so, dass man da würde Zehntausende von Gulden von jetzt auf nachher erhebt, wo man die bekommen kann. Ein weiteres Systemmerkmal dieser Zeit ist, dass fast immer auf weite Entfernung hin Geld ausgeliehen wird oder Geld geliehen wird, aber nicht bei der politischen Überstattung. Die fränkischen Städte gehen fast durchweg nicht nach Nürnberg. Die schwäbischen Städte gehen nicht nach Ulm. Zürich, das sehr verwendet ist, nein, in Basel und was weiß ich wo, aber nicht bei den eigenen Bürgern. Ich schließe daraus, dass man hier vermeiden wollte, auf dem Wege des finanziellen Einflusses, politischen Einfluss Geltung zu geben. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das heißt, man geht die Freiheit der eigenen Stadt, der eigenen Politik, verboten halten. Es ist in so vielen Fällen, in Dutzenden von Fällen, Urkunden sind hunderte von Einzelurkunden erhalten. 200. Aber über 100 waren Speyer. Das muss System sein, das ist kein Zufall mehr. Und natürlich die Voraussetzung, man hat den rheinischen Bund, die überregionale Währung. Also wenn man die Geschichte des Kapitalmarktes im deutschen Südwesten rekonstruieren will, kann man ohne Währungsgeschichte nicht rum. Man müsste mal wieder die Frage, was man nicht, was das da ist. Also wie gesagt, wir haben eben auch davon gesprochen, wo die enormen Bunden hineingekommen sind. Wissen wir nicht, können wir es noch nicht dankenswerterweise auf die Möglichkeit aufmerksam von Importen, Importen gehen wollen. Das ist ja also völlig neugierig. Importen sind immer mit Sicherheit nicht abgeschlossen. Nicht abgeschlossen worden sind weiter. Wir müssen auch eine Besuchung, denn es den fünfstelligen Ziffern. Und das ist für die damalige österreichische Wirtschaft in der Kaufkraft enorm. Die müssen mal ein bisschen einfach an Gold importiert worden sein. Da ist dieser Ratsstadtmal, die Tante der Schwarzwald und andere, der ideale Silberproduktionsgebiete, dass man Silber in die Neuigung des Strom hat exportieren können. Wer das gemacht hat, wie das gemacht worden ist, wir sind ja wohl, dass die Zeit der französischen Erdmannschaft Gott sei Dank verweist, aber die von der Aufbringung Ludwigs des 14. hat die Quellenlage schwimmen verringert. Wir wissen zum Beispiel nicht, dass vom Oberrhein nach Westen gegangen ist. Ich weiß es nach Westen, nach Norddeck, das sind hunderte von Kilometern, aber nach Westen ist einfach tabula rasa gemacht worden. Und ich scheue mich einfach, Dinge zu sagen, die ich nicht ganz genau regelmäßig belegen kann. Auch diese Einbrüche in der Sozialstruktur, wo jeder dann die Pest erhalten muss, also wofür die Pest nicht notwendig sein soll, naja, weil wir haben natürlich A, ein neues Finanzierungsinstrument, das für die rentenverzehrenden führenden Schichten, die Philippinen schenken, der also auf Rentenbezug angewiesen war, verhängnisvoll war, denn für den gleichen Lebensstandard brauchte man das doppelte Kapital, wenn man zinslangfristig von 10% auf 5% zurückgeht. Wir haben zur gleichen Zeit die große Währungsreform mit allen modernen Systemfragen. Wenn die Schuld vorher eingegangen worden ist, die Zahlung später fällig ist. Wie stellt man durch? Also eine komplette Reform und dann hatte ich 1948 mit all den Problemen. Es braucht dann keine Christ, wenn man diesen unheimlichen Einschnitt feststellt. Da landen die ökonomischen Dinge völlig über die Magröhe von Lübeck und 1300 genau die gleichen Voraussetzungen, genau die gleichen Folgen. Festgestellt, also so extraordinär war das nicht. Wobei ich noch dazu sagen möchte, diese Reformen waren reiner Verkehr. Es gab kein soziales Auffangnetz, eine Auffangposition. Für die politisch führende Schicht, die hier abwägen musste, war das sehr hart. Nicht auch noch bei Kurzlebigkeit des Patriziats, wenn man die ganze Geschichte auch so erzählt, wie ich das getan habe und andere Kollegen in der Regierung bereit, dann findet man die nur nicht, wenn die gute Viertel unterziehen hast. Das ist doch die alte Bezeichnung für den Stadtkern, freien Bezirk, sondern für den Suburbios. In charakteristischer Weise auch nur Suburbios heißen, wenn sie oben auf dem Berg liegen. Das heißt, das soziale Gefälle ist hier festgehalten. Das ist dann irgendwann findet sie, wenn die Töchter, die unverheirateten Beamten, die nur noch den nächsten dritten oder vierten Ordnung gegeben werden zur Versorgung, statt in die ersten von denen. Nicht in anderes mehr. Also, bitte, es ist meine Überzeugung, wir haben das Faktum der Währungsreform rein monetär und höchst wirksam. Aber ohne jede soziale Aufmöglichkeit, wo der Lebensstandard nur auf Rentenbezug angewiesen war, war zu anderen Leben eine völlig neue Situation am Kapitalmarkt. Nach allem deutschen Recht, eben diese Gewohnheitsrecht, durfte in aller Regel der Schuldner eine Gegenschuld durch mich löschen. Das heißt, er durfte einfach nicht zurückhaben. Gebrauch gemacht, wenn der Kapitalmarkt ihm plötzlich ein Instrument mit dem halben Zins anbietet. Aber die auf Rentenbezug angewiesen sind, und bei uns ist ja vielfach kommerzielle Tätigkeit sozial schädlich. Das darf man auch nicht vergessen, ein ganz bestimmten Bereich des Potenzials. Wenn wir nur auf Renten angewiesen sind, werden wir plötzlich ausbezahlt, das ist die Katastrophe. Ich jetzt mal gerade bei den Bleiben, ich glaube, man kann das nicht einfach so klar sehen, wenn die Städte, die ja als Rentenschuldner gerade studieren, die werden sich natürlich die Sache aufrechnen. Ob sie für eine Leitrente jetzt, sagen wir 10% zahlen, bis der Rentenfaktor verstirbt, oder ob es für sie günstiger ist, den Stundenprozent zu zahlen. Ich glaube, man darf das nicht so einfach sehen, dass die Städte dann automatisch auf diese 5%ige Verzinsung runtergesprungen sind. Die Frage ist auch, noch in dieser Ablösung. Ursprünglich waren die Menschen ja nicht ablösbar. Das heißt, die werden auch nicht unter das kanonische Zinsverbot, weil im Rentenhaus liegt ja dann hängt ja Eigentumsübernahmen vor ursprünglich. Soweit Zeit am Menschen, nicht etwa verbot werden. Ja. Diese Eigentumsübertragung vor. Und soweit ich weiß, ist ja auch die Leitrente. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich lasse mich gerne von Ihnen belehren. Die kommt ja erst später. Wir haben aber sehr viele Überlegungen für Köln. In Köln hat man die große soziale Unterkunft in Köln ist also über 88 Jahre. Da hat man auch abgelöst. Eine Schicht ist abgelöst worden. Die Stadtratur von Köln ist in den Zentren gehalten, eine der großartigsten Quellen, die wir haben, zu verfinden. Hier können wir das also etwa 15 und 16 Jahre in Köln leitmäßig in die Köln. Man hat also gewissermaßen das Risiko verteilt. Das ist ja nicht ein Problem, also genau wie lange Köln war immer verschuldet. Die letzte Schuldablösung war das Jahr 1513. Da haben wir wieder einen Einschnitt gemacht. Zum Teil haben wir die Leute gewählt. Das ist also verblieben. Das Mittelalter war ein Schicksal. Die Leute, die verantwortlich waren für eine bestimmte Situation, hatten zum Teil und wenn man es mitgekriegt, die Familie irgendwie ausgewertet. Und dann kam eine neue Schicht ab 1513. Aber es geht weiter mit Leitprobleme, die aus Grund von Schweinsberg wissen wir, dass wenn eine Tochter aus Gutenhaus in die Klöße einfiel, dann müsste sie ausgestattet werden mit einer Rente. Das wurde also in jedem Nachdem, da wurde in der Lage war, der Tochter eine Ausstattung zu geben, die so und so viel Winter oder so und so viel, es gibt 5 Leben, 10 Leben, 20 Leben, 25 Leben, wir haben das genau auf dem Aufstand. Und die Geschäfte können Sie in eines der Gläser eintreten. Also nicht bei Berlin, bei St. Ursula, Ursula stand am höchsten, sondern es war dann eine bescheidene 20 Kronen oder irgendwie. Ich will kurz sagen, um zu vergleichen, also diese Schwester, eine Tochter, übrigens eine illegitime Tochter von Hennig von Weinsberg, ist auf diese Weise ausgestattet worden. Glaubst du nach dem Jahr 24 Kunden bekommen als Rennjahre? Es war ihre Ausstattung aufs Leben. Andere Gruppe konnte seinen Töchtern eine Hochzeitsgabe von 20.000 Euro geben. Der Herzog von Preußen, Albrecht, der Herzog von Mecklenburg oder der Graf von Henneberg, die konnten, wenn es hochkam, sogar der König von Dänemark, suchten die ihre Tochter, der Prinzen, mit einer Dotis von 20.000 Euro. Das war also das Höchste, die reich gewordenen Bankiers waren in der Lage, der Fürsten der Zeit zu kooperieren bezüglich der Ausstattung. Die jährliche Ausstattung eines Sohnes, wenn er übergeistlicher wurde, der Bischof von Konstanz, Jakob Fischer, der im 16. Jahrhundert Bischof war, ließ sich ausbezahlen von seinen Brüdern. Er bekam eine jährliche Abfindung von 12.000 Gulden. Das sind also die Maßstäbe, wie sie sich ja genau durch das Spottmitte alles durch des 16. Jahrhunderts herausgeschrieben haben. Ich darf noch dazu sagen, ich bin dazu leid, wenn man beeindruckt und standen hier, ich war also meine eigene Theorie, dann kaufen wir die Dürre an, es soll eine Kopfentschädigung. Nein, nein, der Welt angucken, nicht so klar und da weg. Nein, das erschießt also da noch. Ich bin ein bisschen, weil ich noch gebranntes Kind bei den Verein, diese Dinge, und das weiß ich, was da außergewöhnlich ereignet, wie Pest und Ähnliches auch angezogen wird und der wirtschaftliche Alltag irgendwie vernachlässigt. Worden ist. Übrigens ist hochinteressant, ist eben, dass man gerade in dieser Zeit, ich sage das mit einem Vorbehalt, in diesem Bereich zum ersten Mal reine Finanzies trifft. Nur auf dem Geschäft leben. Ich sage also bewusst nicht bankig. Das können also vom Beruf her, auch von der Zugehörigkeit, unschuldig, Wirtschaft, was weiß ich was sein. Wahrscheinlich darf ein Lohn in die Zukunft zugehörigkeit wie eine Reihe von Rechten und Schutzrechten gibt, die überhaupt notwendig ist, um Förderbürger zu sein, längst wirklich kaum wenig geschah. Man hat in dieser Zeit die Spiegelung, also Fallhöhe, hat man im Italienischen, von der Strohbezogen, also in Traum von etwa 1000 Gulden, gespiegelt worden, die dann manchmal vertauscht worden sind. Auch hier muss man dazu sagen, von einer gewissen Kapitalgröße an waren soziale Stellungen, die Eigenschaft für die uninteressant geworden. Hier können Leute, die also sehr rasch auch Köln sagen, an Köln, glaube ich, war einer, dessen Großvater noch als armer Krämer da stand und eben im Bergbau zu Geld gekommen ist. Also das ist eine Möglichkeit. Der war zuerst ganz typisch der Großvater noch kleiner Krämer, der Vater bereits als Mutter Schwabe ist Geld investiert in Freiburger Silberbergbau, die das Ding nicht mehr ließ, rausgezogen, die von der Basler-Vertretung Gesellschaft haben schwer geblutet, er war saliert, war England bereits zunächst in Speyer und St. Georgen, ein Lehrbrunnen, das ausdrücklich vier unterdrückige Ahnen haben sollen, wie der seine Ahnen dachte, zu Recht geschützt und rechtgeschaffen auch ist, und dann später als Papst von St. Georgen gestorben. Also, was auch interessant ist, auf dem Hintergrund dieses Kapitalmarkts, die soziale Mobilität ist, nach meinen Beobachtungen bis etwa Mitte des 15. Jahrhunderts in erheblichem Umfang gekürzt worden. Und umgekehrt, es gibt schwere soziale Unruhen, wo die, also in Tschechien, die wollen die Zünfte nun gerade nicht bei denen verboten sehen. Herr Professor Torger, ich möchte Ihnen nur noch kritisieren, die Revolution, perché non so parlare tedesco. Mi sembra di aver capito, è una domanda molto marginale e molto tecnica. Mi sembra di aver capito la sua posizione. Che circa 5 anni nei documenti in una data che mi sembra 1996 adesso voglio chiedere in che tipo di documenti si usano le 5 anni e weil der Schulhof öffentliche Institution Stadt, Grafschaft, wer es immer ist, genommen für Gläubiger ist doch der Vater. Ist das einer von diesen Bemühungen? Grazie. Heißt ja in der deutschen Terminologie nur, dass er einer Zunft zugehört und infolgedessen das Recht des Logohandels hat. Der Fernhandel ist nie zünftig reglementierbar und auch nie zünftig reglementiert gewesen. Das heißt, der Mann kann natürlich und hat, das lässt sich nachweisen, in der Lombardei, in Venedig, in der Genua, was weiß ich wo, Handel treiben und tut das auch. Bremer, wenn man hier Bremer steht, sieht bitte keine modernen Vorstellungen, so irgendein kleiner Mann. Das waren sehr bekannte Leute. Also, der Charakterisierung nach war es öffentlicher Kredit. Aber das Instrumental geformt haben die Kaufleute. Und diese Rechnungsführer, die Kaufleute waren, besser gesagt, sind ja selber steuerpflichtig in der Regel. Das heißt, da ist meistens der Beruf mit angegeben. Das ist das Wichtige für uns, weil wir keine Gesellschaftsunterlagen und keine Buchhaltung kennen. Auf diesem Weg das Können und Wissen der Kaufleute rekonstruieren können. Das ist ja ganz anders wie heute, wo ein Stadtrechner das letzte Formular vorgeschrieben hat oder ein Begriff zu bekommen. Ich sagte ja, zwischen 1360-70 bis 1430 spielt sich diese Rationalisierung ab, die dann in ganz feste Form, finanztechnisch und versand, historisch zumindest stimmt langweilig, da verschwindet das alles. Aber bis zu 1360-70-80 hat man alles zusammengebunden, hinten reingespielt, teilweise durchkreuzt, offensichtlich alles zuerst einmal zusammengenommen, von dem Hauptbuch in die einzelnen Buchhaltungen übertragen. Das war die eine Frage. Die zweite, es ist langfristiger Zins. Der kurzfristige geht bis zu 30, 40 auf 50%. Wobei man auch wieder achtgeben muss, die Fristigkeit, die Laufzeit wird so kurz angesetzt, dass völlig klar ist, beide Teile wissen, wen sie jetzt noch oder nicht zurückgezahlt. Das gibt aber den Kirchenrechten unanfechtbaren Grund, den Zins zu erhöhen. Nicht auf die Art und Weise kann man wieder das kanonische Zinsverbot und hat es. Und dann, nur seine Kleinigkeit, also sehr hoch, bei der Unterwelt war, mit der Quadratschenko waren da 5, 3 Quadratschenko. Also die Luft kommt relativ spät. Aber die arabische Zahl, die kommt relativ bald. Die viele Quadratschenko am Ende ist auch. Das kann man natürlich sehr gut. Naja, das ist sicher professionell. Ich führe mal das in den weil wir ja ein anderer Konzern mit Chifre Arabi. Oder ein Lekredenki, oder eine Cosa di Nota. Colui che ha conosciuto l'Italia voleva dare l'impressione che aveva stato in Italia e ha introdotto questa nuova nota con la musica moderna. La scrittura moderna, la scrittura del ciclo arabi. Ma i questi specialisti della probabilità hanno mantenuto la tradizione perché questa tradizione era più chiara per le per dettagli della probabilità. Ora es gibt den Fall, dass man am Rand arabisch ausrechnen und römisch in das Register einschalten. Dort ist gerade ein Fall gefunden über das kaiserliche Hochgericht, die Vorlage der Vermögenssteuererklärung 8. Diese muss nicht im römischen Zustand gehalten sein. Die römisch-rechtlich geschulten Juristen haben nichts anderes gelten lassen. Ich wollte nur sagen, man kann den die arabischen Zeichen. Also das sind auch einige wahnsinnige Beispiele beitragen. Auch die Diskussion über die römische oder arabische Zahl. Und zwar in Paris im 17. Jahrhundert. Bei den Notaren, zum Beispiel, fand ich Dokumente bis 1660, die noch mit römischer Zahl geschrieben sind. Auch zur Zeit, wenn ich es nicht, die öffentliche Dokumente der Stadt Paris, also bei Steuer, Jahre, 40 Jahre, 17 Jahre. sein Ausnahme, hat mir der dortige Kollege gesagt, im Stadtteil nicht. Aber sonst in allen anderen Städten alles. Und ich glaube, dass man das anbieten kann. Aber ich sage ja noch einmal, Norden hat ja hunderte von derartigen Fällen. Also das kann kein Zufall sein. Und da sind zwei, drei sind in Nürnberg und alles andere ist Bayern, Frankfurt, dann ist das 120er Jahre, Augsburg natürlich, Ulm, Engel, nicht weit, die anderen tauchen auf, aber das ist nicht passiert so. Und die Schweizer Literatur behauptet von den großen Schweizer Ulm, das weiß ich, und ich habe keinen Grund, mit einer Ausnahme, das ist mein geliebter Heinrich Gönke, der als schwerreicher Finanzier, der erste, den ich kenne, von Margrafen von Baden nach Berlin geht und zuerst nach Speyer, dort ist er schon ratsfähig, dann geht die Stadt Speyer Hände mit dem Margrafen und geht er nach Heilbronn, da ist er schon Bürgermeister und jetzt auch das und nicht mehr, geht er dorthin, wo jeder Anständigkeit über die Richtung geht, wo es noch nicht langsam nach Bürger und so, dort ist er noch von Stadt. So, es gibt also eine Schicht von Leuten, wo man sich offensichtlich finanziell verwirrt und kämpft, ob der Fallfall ist, ob der in der Reichsmacht wieder wird, alles gegeben. Das ist gut, dass man die ganze Zeit auch verdient. Da würde ich mir nur noch zu erklären, aus Unabhängigkeit gibt es nämlich am Ende des 15. Jahrhunderts ganz klare Kapitalflucht weg von der gefährlichen Untergrenze und Kapitalflucht nach Ausflug oder nach Bürger. So wäre man mit der Zeugung allerdings in einem Verlust von 100.000 Euro, das ist von 470 enorm. Lebt man in München, war gut bequemer, als mit Dönitz, Verkäufer, einen halben Tag von der Bürgergrenze entfernt. Es gibt also bei Dönitz, von Dönitz, Kapitalflucht in den Geldbeutel und Ausbeutel. Und wenn man sich persönlich abziehen kann, was ja nur in der Raum ist, des Landes ist und ohne Kapitalverlust möglich ist. Das Kapitel, zum einen sind wir sehr gut daran, dass wir schließen, dass die in Berlin oder bei Kuhn, oder in anderen Ländern, in Arabo, si esprime auch der städtischen Events möglichst weit weg zu vertauschen. Systemrechte stecken, genau wie Sie sagten, man wird einfach bei den Kindern, dass eine nahegelegene Stadt oder nahegelegene mächtige Leute, aber meistens meint sie auch Städte, versucht, Macht zu gewinnen über die eigene Stadt und der Entwicklung. Also wie ich mir gut vorstellen könnte, müsste dass diese Fremden ja anfangs gar nicht ablösbar waren. Sobald die Menschen ablösbar waren, könnte man sagen, okay, wenn der Einfluss hier groß wird, zahlt man das Geld zurück. Aber solange die Menschen nicht ablösbar waren, war das meines Erachtens ein sehr wichtiger Grund, die Rente so weit als möglich zu verkaufen. Denn man konnte sehr leicht und auch sehr schnell in Abhängigkeit geraten von der Stadt. Dann hätte ich noch was anderes, und zwar die Beklage, dass die Gegenparteien verwechselten auch Renten in den Lehrbüchern, die gebracht werden soll, da kann ich es ein bisschen beruhigen. In dem ersten Band der Bankengeschichte ist das entsprechend gewürdigt. Ja. Und wenn man gerade bei der Begehbarkeit sieht, Sie hatten da am Anfang dieses Duell gesprochen, und zwar ging es da um die wechselwichtigen Kredite, die zahlbar waren. Ich glaube, das ist auch ganz einfach zu erklären. Natürlich liegen die beiden Kaufleute mit nach Venedig, um den Wechsel dort zu bezahlen bzw. einzulösen. Diese Wechsel wurden so ausgestellt, also soweit ich das aus meiner Erfahrung weiß, wenn eben die beiden Kaufleute mit Venedig Geschäfte tätigten und eben zu diesem Zeitpunkt den einen dort eine Rechnung zu begleichen hatte und der andere zum gleichen Zeitpunkt eine Rechnung gut geschrieben bekam. Dann machte man das öffentlich zu meinen und keiner von den beiden Kaufleuten auch den persönlichen Aufwendig nichts. Weil ich nicht das Bildchen hier von uns heute beeinflussen kann. Man muss das Bildchen erkennen, dass die Bürger das Bildchen vorbereiten, gerade von unserer leidvollen Erfahrung in den letzten 50 Jahren. In dem Sinne ist man recht sehr konservativ, oder jedenfalls irgendwie nur gründlich. Nicht bloß damals, wobei ich eines dazu sagen muss, diese Währungsverträge hatten ihre Wirksamkeit über etwa 150 Jahre. Sagen wir 130, die ganz sicher. Rechnen Sie einmal von heute zurück, 130 Jahre, das haben wir da alles an Währungsgeschichte, aber auch unsere Eltern erlebt. Man wird ein bisschen bescheidener und vorsichtiger im Wege der Darstellung der damaligen Zeit. Ohne Adenostalgie, sage ich noch einmal, diese Verträge sind rein und der sozialen Hilfe kontinuiert werden, aber immerhin aus dem Grund, dass wir uns einige Bewohner haben. Ja, das ist ja Yeah. Zwei Fragen, also das erste. Es gab also Nürnberg etwa, hatte so etwas Ähnliches, ohne dass die Beamte gewesen wären. Also mit dem Terminus Privat oder Beamter oder wie immer, das man da wäre, ist sehr vorsichtig. Das impliziert im deutschen Denken der heutigen Zeit eine ganze Reihe von Rechtsvorstellungen. Da sollte man sehr vorsichtig sein. Allerdings, Sie haben dort in den beiden Lohnsummen, die Lohnsumme sollte die Steuern sein, zwei Leute, die A, nicht mehr kommerziell tätig sein dürfen, B, nur für die Militärer. Sie haben Nürnberg und anderen Städten übrigens auch das System, dass die Steuern beeilt wurden, ohne Kontrolle bezahlt wird. Ich würde keinem Finanzminister von heute diese Systeme empfehlen wollen. Haben Sie die Immunität? Bei denen nachweisbar gerade von den Reichsten, die Kaufleuten, eher die Steuer geworden ist. selbst erfreut, wir wissen, dass wir es nicht haben. Und wenn wir die Erde zu tun bekommen werden, und das alle Wörter wollen, dann müssen wir das unter Umständen allgemein erweisen. Das können wir nicht. Also müssen wir uns doch am besten arrangieren. Und so ist es zu einer für immer zu begrenzen auf die 1749 in der Welt natürlich recht, dieses System ist für heute nicht mehr denkbar. nie widersprechen, Herr Brandenburg. Es gehört solidarität natürlich dazu, dieser relativ kleinen Städte, und natürlich das Wissen, dass mit der Finanzmacht in einer Stadt die eigene Sicherheit in fremden Territorien unmittelbar verbunden ist. Das ist heute auch noch so. Je größer die Einheit wird, übrigens so gegen Zentralismus, je größer die Einheit wird, desto intensiver die Haltung des Einzelnen gegenüber der zentralen Macht. Dei prezioso di Roma. Ma corretto chiamare non commercio sulla linea Venezia Augusta Norimberga Frankfurt Colonia Anversa. E lei non ha notato 5% che il comincio di una nuova epoca. E il comincio di una esplorazione dei dettagli preziosi, dei alti, dei carpati, manzo, eccetera, eccetera, con queste tecnologie di oro. E gli acquistati, gli arrivati, erano questi uomini di affari che avevano la capacità di utilizzare i capitali, con queste imprese dell'Oriente. E tutti questi attori americani a Ratzburg, che chiede della compagnia di Ratzburg, hanno investito i capitali in questi imprese. La prima generazione sono i brevi, la seconda i brevi brevi, la ragione del 400 sono i brevi brevi. Il fatto che in Italia succedesse così nel 500 ist das Stand der Bürger. Man wollte die Welt. Zunehmende Machtergreifung durch die Zünfte ursächlich damit verantwortlich ist, dass die Rechnungslegung offengelegt wird und die Rechnungsprüfung. Die strikteste Formulierung kommt von Konstanz, wo der große Rat in diesem Gremium die Rechnungsprüfung, wie es heißt, von Wort zu Wort abgelegt hat. Ein sehr schwieriges und umständliches Verfahren. Kosten, Zeit und Geld bekannt. Man ist davon abgegangen. Man hat dann einen Ratsausschuss, der dafür verantwortlich war, aber dass die heutige Formulierung unserer Haushaltsbebauung, wer das soll und ist, der Kameralistik ist, dieses soll, taucht Ende des 14. Jahrhunderts auf. Der betreffende Rechner soll, das heißt, er schuldet den Bürgern, die Gesamtheit der Stadt, den folgenden Betrag. Und da in dieser von mir beschriebenen Rationalisierung hat es sich durchgesetzt, die Periodenrechnung, die Bruttorechnung und den Vortrag, das heißt dann der Summe, die oft nach Jahren noch eingefordert wurde, sollte auf den Pfennig abgerechnet werden. Das heißt, es spielte nicht nur die Größe der Summe eine Rolle, sondern die Exaktheit der Kontoführung. Also die Rechnungsprüfung hat man ganz streng genommen. Da fühle ich jetzt nicht mehr alle Terminikationen zusammen, aber vielleicht schon ganz kurz. Der Fahrer war der Gelanke, der Gelanke, der war der Gelanke, der Administration, der Tipa. Nur Personen, die bekannt werden, die besten Menschen, Steuerfrage zu wird ein Mann, ein für die gemeinsame Diskussion über die Haltung der Deutschen oder der Deutschen. Ich glaube, dass die Dorothee als Grenzland gerechnet wird. Ich sehe das durch, bitte ein Beispiel. Im Jahre 1990 oder 1991 war die Situation wirklich katastrophal, zweimal gegeben und so weiter. Und der Kaiser hat gesagt, also wir wollen auch das Wohlhaben bezahlen, und zwar unter der Form einer Vermögenssteuer über das Kapital, also Güter und so weiter. Aber unter Verantwortung der Betroffenen. Also die Leute, die Mitglieder der vorhandenen Familien, haben so eine Deklaration geschrieben, die haben geschworen. Ich weiß es nicht, nicht mehr. Und das Ergebnis natürlich lächerlich. Zum Beispiel der Schwarzenberg, was die und so weiter, was die Ertragung angebreitet, angebreitet und so weiter. Wobei ich überhaupt noch nicht weiß, dass so neue Zeit hinzuzufügen wäre, Deutschland kennt keine Steuerpacht. Bei uns war es verpasst. Also stellen Sie in den 2. Hälfte 17. Jahrhundert. Dann würde ich jetzt wieder in den ersten Jahren schon in Deutschland Eine verdeckte Form der Steuerpacht schon früher, in dem Augenblick, wo die Städte Kredite aufnehmen, und zwar keine Kredite, sondern Schulden machen, die zurückzahlbar sind auf die künftigen Steuereinnahmen. Das ist aber etwas anderes, das weiß ich, das ist aber etwas, das kann man nicht vorstellen. Ich habe mir die Namen von den Menschen, die ich von denen habe, akzeptiert.